Szene 20. Hören Sie zu. Na, was trinken wir? Rheinwein oder Mosel? Ein Glas oder eine Flasche? Wollen Sie etwas essen? Hören Sie weiter zu. Guten Abend, mein Herr. Folgen Sie mir bitte. Hier links. So, hier bitte. Möchten Sie diesen Tisch oder den anderen in der Ecke? Wiederholen Sie. Der Kellner sagt, folgen Sie mir bitte. Er zeigt Michael einen Tisch. Hören Sie weiter zu. Möchten Sie hier sitzen, Anna? Oder dort drüben in der Ecke? Wo? Ich kann nicht richtig sehen. Dort, gnädige Frau. 1, 2, 3, 4, 5. Dort, nach dem 5. Tisch. Der dort drüben, in der Ecke. Da sitzen Sie sehr gemütlich und privat. Oh ja, der Tisch ist nett. Hier, bitte, die Weinkarte. Ja, danke sehr. Wiederholen Sie. Der Kellner zeigt Michael 2 Tische. Bitte. Er zeigt ihm den 1. und den 2. Tisch. Bitte. Frage. Nimmt er den 1. Tisch oder den 2., den anderen? Er nimmt... Er nimmt den anderen Tisch. Wo steht der andere Tisch? Er steht... Er steht in der Ecke. Bitte? Frage. Sitzt man da privat und gemütlich? Ja, da sitzt man privat und sehr gemütlich. Prosit, liebe Anna. Auf Ihr Wohl. Danke. Danke. Dieser Riesling ist nicht schlecht. Finden Sie nicht auch? Oh, er ist sehr gut. Und ich trinke Rheinwein so gern. Herr Ober, die Karte bitte. Hier, mein Herr. Nicht die Weinkarte. Wir möchten essen. Entschuldigen Sie. Hier ist die Speisekarte. Frage. Welche Karte bringt der Kellner zuerst? Er bringt zuerst die Weinkarte. Soll er denn die Weinkarte bringen? Nein, er soll nicht die Weinkarte bringen. Frage. Welche Karte soll er bringen? Er soll die Speisekarte bringen. Richtig. Hören Sie zu. Michael liest die Karte. So, was gibt es denn Gutes? Möchten Sie eine Vorspeise, Anna? Eine Suppe? Einen Salat? Fisch? Oder Fleisch? Rouladen? Sauerbraten? Nein, nein. Nicht so viel. Ein Salat, ja. Und Brot und Butter. Frage. Möchte Fräulein Schulz eine Vorspeise essen? Nein, sie möchte keine Vorspeise. Möchte sie eine Suppe? Nein, sie möchte auch keine Suppe. Oder möchte sie Fisch? Nein, sie möchte auch keinen Fisch. Frage: Was möchte sie haben? Sie möchte nur einen Salat mit Brot und Butter. Aber vielleicht etwas Wurst oder Schinken zum Brot. Westfälischen Schinken? Ja, den esse ich sehr gern. Frage: Will Anna Wurst oder Schinken zum Brot? Sie möchte Schinken zum Brot. Was für Schinken möchte sie? Sie möchte westfälischen Schinken. Michael kann endlich bestellen. Hören Sie zu. Herr Ober. Ich möchte bestellen. Zweimal Salat, Brot, Butter und eine große Platte westfälischen Schinken. Das ist alles für heute. Guten Appetit, Fräulein Schulz. Guten Appetit, Herr Feldmann.